Party in Pankow? Dann besucht die Webseite partyinpankow.de, Speiches R&B-Kneipe und Bornholm 2. Für letzteres Einbautipps 21. Juni Fête de la Musique, 2. November Sternkombo Meißen und 9. November Männer Rock Classics. www.partyinpankow.de. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Heinrich Heine. Jetzt wohin? Der dumme Fuß will mich gern nach Deutschland tragen, doch es schüttelt klug das Haupt mein Verstand und scheint zu sagen, zwar beendigt ist der Krieg, doch die Kriegsgerichte blieben. Und es heißt, du habest einst viel Erschießliches geschrieben. Und es war unangenehm, wer mir das erschossen werden. Bin kein Held, es fehlen mir die pathetischen Gebärden. Gern würde ich nach England gehen, während dort nicht Kohlendämpfe. Und Engländer, schon ihr Duft gibt Erbrechen mir und Krämpfe. Manchmal kommt mir in den Sinn, nach Amerika zu segeln, nach dem großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitsflegeln. Doch es ängstet mich ein Land, wo die Menschen Tabak kauen, wo sie ohne König kegeln, wo sie ohne Spucknapf speien. Russland, dieses schöne Reich, würde mir vielleicht behagen, doch im Winter könnte ich dort die Knute nicht ertragen. Traurig schaue ich in die Höhe, wo viel tausend Sterne nicken, aber meinen eigenen Stern kann ich nirgends dort erblicken. Hat im güldenen Labyrinth sich vielleicht verirrt im Himmel, wie ich selber mich verirrt in dem irdischen Getümmel. To present Top of the Bill Time. Oh, yeah. A young man with his group is doing very, very well on the pop scene now. Got a lot of new records out, very big hits. Can we have it? Now for Noel Gallagher and his High Flying Birds. We'll be right back. Videofassung von Noel Gallagher's High Flying Birds Black Star Dancing und jetzt richtig von der Promo-Single Divine Comedy Norman and Norma. Norman and Norma got married in Cromer, April 1983. It could have been warmer, but Norman and Norma were happy as they'd ever been. Flew to Mallorca and swam in the water. It felt just like having a bath. The pina coladas hit Norma hard and she fell into bed with a laugh. And she said, oh, Norman, it's never ever felt like this before. And oh, Norman, I've never Raffaella Grommes, Offenbach, der Klassiktipp mit Julia Reinhardt. Marabou Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Raffaella Grommes, Offenbach, bei Sony Classical, am 10. Mai 2019 erschienen. Cellistin Raffaella Grommes gratuliert Jacques Offenbach zum 200. Geburtstag. Nach ihrem Rezital von 2018 mit Werken von Rossini legt die Cellistin nun das zweite Mal eine Referenz-CD bei Sony Classical vor. 200 Jahre ist es nun her. 1819 wurde Jakob Offenbach in Köln geboren. Zum musikalischen Weltstar sollte er jedoch in Paris werden, wo er als Jacques Offenbach als Vater der komischen Oper à la Française unsterblich wurde. Bis heute haben etwa seine Götterparodie Orpheus in der Unterwelt sowie die Count Dorfmann nichts an ihrer Beliebtheit eingebüßt. was vielen vielleicht nicht so geläufig ist. Bevor Offenbach im Musiktheater bekannt wurde, machte er eine große Karriere als Cellist und wurde europaweit als List des Cellos gefeiert. Anlässlich seines 200. Geburtstags wird mit ihm die Münchner Cellistin Raffaella Gromes ihre neueste Einspielung. Ausgewählt hat sie dafür Salonstücke für Cello und Klavier, beziehungsweise für zwei Celli. Raffaella Gromes präsentiert zusammen mit ihrem langjährigen Klavierpartner Julian Riem, denn auch in einer Welteist-Einspielung die Virtuose noch in Köln komponierte, Tarantelle. Riem und Gromes spielen seit 2012 als festes Duo zusammen mit dem Ziel, neben Standardrepertoire auch zu Unrecht vergessene Werke den Menschen zu Gehör zu bringen. Die CD zeigt, Offenbachs Cellostücke sind voller rhythmischer Feinheiten und melodischer Schönheiten. Die lassen das Cello wahrlich singen, schöpfen die Möglichkeiten seiner Höhen und Tiefen voll aus, sprühen vor Esprit, können aber auch tief berühren und sind teilweise von unglaublicher Virtuosität. Zu den eingespielten Stücken für Cello und Klavier gehören Charakter- und Salonstücke wie der Danse Bohémienne sowie Les Larmes de Jacqueline. Zudem hat Raffaella Gromes gemeinsam mit ihrem langjährigen Mentor, dem Münchner Cello-Professor Wenzin Yang, das allerletzte von Offenbachs insgesamt 36 Cello-Duos aufgenommen. Das Duo Opus 54 Nummer 3 in E-Dur ist eines der schwierigsten und formal gesehen das kapriolenhafteste des gesamten Zyklus. Endet das Album mit einem ganz besonderen Arrangement von Offenbachs berühmter Barkaroll für zwei Celli und Klavier von Julian Riem. Mm-hmm. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Do what you want to do. You got to do what you love to do. Do it, do it. Just do what you want to do. Do it, do it. Do what you love to do. Do it, do it. Don't let nobody try to hold your butt. Just stay on your track. Don't look back. Just stay focused on your dream. Be humble and peaceful, don't be mean. Just seek, you will find. Doors will open up. Read these scriptures, you will see. Have faith and trust in the things that you do. Brother man, all your dreams will come true. Come true. You got to do it. Do it. Do it. Do, do, do it, yeah. You got to do it. To love to do. Do it, do it. Just do what you want to do. Do it, do it. Do what you love to do. Listen carefully. You may not get famous with the things you do. You may not get rich with the things you do. You may stay poor with the things you do. But you'll be happy inside of you. Yes, me rather be happy than a stressed rich man. With Jaja guidance, I will survive. With Jaja guidance, I'll stay alive. I have success in my life. Do what you want to do. Just do it, do it. Do what you love to do. Do it, do it, do it, do it. Do what you want to do. Do it, do it, do it, do it, do it. Yes, why? Do what you love to do. Do it, do it, do it, why? Do it, do it. Do what you want to do. Do it, do it, do it, do it, do it. Yes, yeah. Do what you love to do. Do it, do it, do it, yeah. Do it, do it. Do it, do it, do it, yeah. Valley Warning, eine politische Ausgabe von Guitar X, denn wir haben Europawahl und es gibt weitere aktuelle Themen. Dafür ist Jürgen Eger zuständig. Egers Worte. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. In Guitar X auf Marabu. Tagesschau berichtet, der neue ukrainische Präsident habe das Zeremoniell der Vereidigung aus dem FF gekannt. Er habe schließlich seit Jahren den Präsidenten gespielt, was sie nicht sagen. Wie könnte man besser beweisen, dass die Medien des Systems längst nicht mehr die Realität abbilden, längst nicht mehr Nachricht geben von der Welt, sondern vielmehr die Realität schaffen, über die sie dann berichten. Die Welt als Wille und Vorstellung, sie stellen sich mittels ihrer Comedians und anderer Clowns die Welt vor, machen daraus TV-Serien, sogenannte Talkshows, angebliche Nachrichten und senden sie in die Millionen Untertanenköpfe und die wählen dann aus, was ihnen vorher gesendet worden war, egal ob Vibrator, Waschmittel oder Präsident. Das war in der guten alten Kabarettzeit in den 70ern und 80ern zum Teil noch anders. Wies aber schon in diese Richtung. Versteht sie? Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Iggas Worte auf Marabu. In einer Woche mehr. Nein, gleich mehr zum Huawei-Konzern und zur Wahl 89 in der DDR. Zur EU-Wahl spricht auch Willy Voigt von den Polars. Er ist zu Gast hier in der Sendung. Außerdem viel neue Musik. Das ist Guitar X auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Iggas Worte in Gitarre X auf Marabu. Der US-Wirtschaftskrieg verpasste der Volksrepublik China einen schweren Tiefschlag. Der zeigt, wie gefährlich die Monopolpositionen der Amis sind, egal wo. Huawei-Produkte werden mit einem Schlag ziemlich wertlos, da die Amis-Software per US-Regierungsdekret nicht mehr aufgespielt werden darf. Zuweilen wirken solche Maßnahmen ja zurück, wenn China nun gezwungen wird, eigene Software und Anbieter ins weltweite Rennen zu schicken, könnte aus diesem US-regierungsgenerierten Wettbewerbsvorteil für die Ami-Konzerne ein Verlust ihres Monopols werden. Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Iggas Worte auf Marabu. In einer Woche mehr. Hallo ihr Lieben, hier ist Miriam Spranger und ihr hört Radio Marabu. Weiches Fell, rosa Tatzen, ich liebe es zu necken. Jagen, stromern, streichen, spielen und mich zu verstecken. Schnell und leise, meine Ohren sind gespitzt. Auf leisen Pfötchen komm ich angeflitzt. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ich bin der Johnny und ich bin froh. Miau, miau, miau, miau, miau. Ein cooler Typ, das sowieso. Schmetterlinge haschen oder Mäuse jagen. Das Abenteuer ruft mich an allen Tagen. Und habe ich Hunger, so weiß ich ganz genau. Mein Frauchen gibt mir Fressen, denn sie ist tierisch schlau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ich bin der Johnny und ich bin froh. Hallo, hier ist Marc von Friedrich Sunlight und ihr hört Radio Marabu auf Kurzwelle 6150. Sag es nicht gleich, es ist doch viel zu früh, sag's liebe Morgen erst oder im Mai, im nächsten Jahr, sag einfach nur, es ist nicht wahr. Schon ganz grau und außerdem Radio Marabu. Turbulenz. Liebe Bundesrepublik. Mein Name ist Turbulenz. Sommertermine Deutschland, 6. Juli Bayreuth, Bürgerfest, 7. Juli Senden, 17. August Singen, 24. August Deggendorf, 14. September Dinkelsbühl und 28. September Tübingen. Hi, ich bin der Turbulenz und du hörst Radio Marabu. Alternative Music Radio Marabu. Hi, das ist der Turbulenz, du hörst Radio Marabu. Ich wünsche dir viel Spaß. Auf Kurzwelle 6150 über Europa 24. Radio Marabu. Marabu singt mir von Potjoki. 1969 bis 2019. Während sie Mozart habe ich Russisch gefragt. Und da hat sie ganz einfach Ja gesagt. Und Tränen liefen über ihr Gesicht. 50 Jahre Bühne für Jürgen Walter. Konzerte 2019. Im September und November. 50 Jahre Bühne, Jürgen Walter. Ab die Post und dann Neues überall. Ich freue mich wirklich. Es ist mir eine Runde her. Jürgen Walter auf Radio Marabu. 13. September Hundehütte Forst. 15. September Freizeitforum Marzahn. Natürlich Neubrandenburg am 21. September und am 29. September das Chemnitzer Kabarett. Im November am 2. Riverboot Kulturhafen Leipzig. Phoenix Theaterwelt in Wittenberg am 3. November. Am 23. November die Hohenstadthalle in Dresden. Am 29. November die Michaeliskirche Erfurt. Und am 30. November Villa Wollmann in Finne. Am 1. Dezember Kabarett die Oderhähne Frankfurt Oder. Und am 15. Dezember das klassische Wab-Konzert Berlin. Blauen sein, frag doch mal wer von den Größen. Nicht gern so große Schuhe. Aber schöner ist die Liebe. Schön ist still beschwipst zu sein, aber schöner ist zu zweit. Einer der ältesten Rocker Deutschlands, mit dem Polar seit 1962 unterwegs, Willy Voigt in der nächsten halben Stunde zur EU-Wahl und zur Wahl vor 30 Jahren in der DDR, Jürgen Eger. Jetzt neue Musik von Duran Jones und The Indications, Morning in America. It's still in San Diego. You can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressman in Washington America. Jones and the Indications. Neue Musik gibt's auch von einem meiner persönlichen Lieblingsmusiker, Gino Vanelli. Sehr freue ich mich auch über Ezra Furman. Happiness was never guaranteed. I wanted nothing more than open up and bleed. No more Egas Worte. In Gitarre X auf Marabu. 30 Jahre Vereinigungsjubel. In einer öffentlichen Laberrunde anlässlich des 30-Jahre-Jubels in Berlin-Prenzlauer Berg im Mai 2019 in der 14. Oberschule, die nun Museum ist, haben sie ein paar ihrer Helden des 89er Herbstes versammelt, die den angeblichen Wahlbetrug der bösesten aller DDRs Anfang Mai 1989 bezeugen. Es ging auch lustig zu, indem die Unbeholfenheit der DDR-Wahlhelfer und sonstigen Funktionäre blamiert und lächerlich gemacht wird. So wie sich die Goebbelisten 1938 über den abfällig sogenannten Tschechenstaat mokierten, kurz bevor sie ihn zerschlagen haben. Die Pointe, die nicht ausgesprochen werden darf, ist nun die. Das, was als Heldentaten der DDR-Friedenskreis-Aktivisten und angeblichen und sogenannten ARD, ZDF und selbsternannten DDR-Bürgerrechtler erzählt wird, gilt aktuell in den USA als Wahlbetrug. Und Donald Trump wurde 2 Jahre lang attackiert wegen des Verdachts, ausländische Interessen und Aktive hätten die US-Wahl beeinflusst in Kollaboration mit US-Bürgern. US-Regierung und sogenannte Opposition sind sich einig, dass so etwas in den USA verboten und dass es Wahlbetrug ist. Uneinigkeit besteht nur darin, ob es so war. Die einen sagen ja, Trump und seine Leute sagen nein. Das ist nun aber genau das, was die Zeitzeugen über die DDR im Mai 1989 berichten und als ihr Tun zugeben. Sie haben in Kollaboration mit westdeutschen Journalisten und anderen Kurieren, Einflüsterern, Tipp- und Geldgebern in der DDR Stimmung gemacht gegen die Wahl, gegen den Staat und also das Abstimmungsergebnis derart beeinflusst, von außen gesteuert. So ihr öffentliches Geständnis. Das heißt man Wahlbetrug. Das Propagandadauerfeuer mit dem Kürzel Stasi war wie immer Pflicht in der Veranstaltung. Kürzel wie BND, MI5 oder 6 oder ähnliche kamen 0,nix vor. Wir erkennen unter anderem diese 2 Regeln. Erstens, wenn Sie etwas Politisches über und also gegen die DDR erzählen, sollte man eine vernünftige Verschwörungstheorie haben, die etwas Gegensätzliches annimmt. Zweitens, ein Regime, in dem öffentlich nur Leute reden dürfen, die dafür bezahlen, werden, im konkreten Fall 1 bis 2 Stunden, während die, die nicht bezahlt werden, nur Fragen stellen dürfen, und zwar 5 bis 10 Minuten, ist auf keinen Fall das, was seine Büttel und Angeber behaupten, Demokratie und Freiheit. In der DDR durften Bürger mitreden, auf fast allen Ebenen, für ohne Geld, auch anlässlich der Kommunalwahlen Anfang Mai 1989. Das ist der Unterschied, der nicht thematisiert werden darf. Aus Berlin. Der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu. Die Mark der DDR wurde schon frühzeitig als wertlos denunziert. Alu-Chips. Die Mark der DDR war das beste, kaufkräftigste Geld der Welt, neben Rubel, Krone und so weiter, versteht sich. Vor allem aber ein soziales Geld und friedensstiftend. Auch das kann Geld, wenn es das Richtige ist. Mit der Mark der DDR konnte man für ein 1/10 oder 1/20 des Nettoeinkommens die Wohnungsmiete bezahlen. Gleichzeitig wollten die Mädchenhändler und Drogendealer der Welt die Mark der DDR gar nicht erst haben. Welches Volk, das auf seine Töchter und Söhne hält, hätte besseres Geld? Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Egas Worte auf Marabu. In einer Woche mehr. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene. Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. sensationelles Finsterwalde Alaska Seelachs Quintett. Zu Gast in Gitter X auf Radio Marabu, Rocklegende Willy Voig. Hallo. Hallo. Eastside Promotion ist dein Thema, Polars, Pasch. Wir haben auch noch was aufgezeichnet zur Band Pasch, die Bandgeschichte im Prinzip. Was sind deine aktuellen Themen 2019? Also momentan habe ich jetzt habe ich meine Agentur Eastside Promotion. Momentan habe ich eine Band wieder auf Tour, und zwar das ist die Chrissy Matthews Band aus England, und der Chrissy, den Chrissy, mit dem arbeite ich schon seit 12 Jahren zusammen, und damals war er 14, da hat er noch seine Eltern dabei gehabt, und so inzwischen ist er schon ein ziemlicher Rockstar geworden in England. Also er spielt auch bei Chris Farlow in der Band und oder bei Hamburg Blues Band und so weiter, und es ist dort der Star der Band, kann man sagen, außer Chris Farlow jetzt meinetwegen. Chris Farlow, Out of Time, für die Oldie-Freunde, die da mal nachgoogeln können. Du bist auch selbst mit deinen Bands unterwegs, mit Pasch gibt es 2 Termine, aber auch mit den Polars natürlich weiter. Ja, mit Pasch haben wir ab und zu Termine, aber die meisten Termine haben wir natürlich mit den Polars, mit meiner uralten Bands, die es nun schon seit 57 Jahren gibt. Deine Termine laufen auch immer auf Radio Marabu, also da hat man ja schon mal was aufgezeichnet. Ein Termin, den wir alle haben, ist die Europawahl jetzt. Du bist jemand, der dich verfolgt auf Facebook, weißt, dass du gerne klar und deutlich deine Meinung artikulierst. Das hast du auch früher zu DDR-Zeiten, drum gab es da auch die eine oder andere Zensurquerele. Und das ist bis heute geblieben, bist immer ein kritischer Geist geblieben, Freidenker sozusagen. Ja, man könnte ja sagen, ich bin immer dagegen. Ich bin dagegen, genau. Nee, aber man macht sich natürlich nach wie vor Gedanken über das politische Geschehen. Und naja, mit der Europawahl und so, was mir eben nicht gefällt, dass dieser Hass, der so gegenseitig da läuft, dass meinetwegen Wahlplakate runtergerissen werden oder so. Und also zum Beispiel habe ich das gesehen, weil AfD-Plakate einfach so vernichtet wurden und runtergerissen werden. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, man soll doch da die Leute frei entscheiden lassen, für was sie sich, also die haben sicher auch einen Grund. Und das sind ja immerhin noch 15% der Bevölkerung, die Partei wählen. Und das ist eine gewählte Partei, und da kann man nicht mit ihr so umgehen. Na? Also ich bin da auch deiner Meinung, und wir sind beide Leute, die im Prinzip, glaube ich, auch schon mal CDU und Linke gewählt haben. Wir kennen uns auch schon ziemlich lange, aber auf jeden Fall sind das Umgangsformen, die doch zum Teil auch einer Demokratie nicht würdig sind. Ja, ganz genau. Ich habe auch Linke gewählt, und ich habe auch Bodo Ramelow mitgewählt damals und so. Aber was sich in den letzten Jahren so entwickelt hat, seit 2015, da kann ich einfach nicht damit einverstanden sein, und da muss ich auch mal was dazu sagen. Ne? Das sind innenpolitische Themen und außenpolitische Themen. Das sind natürlich Themen, die mit der Flüchtlingskrise zusammenhängen, aber auch Syrien haben wir Ukraine. Da gehen ja die Erzählungen in den Medien auch doch von Sachen, die sich eigentlich als Realität aufzwingen, oftmals weit auseinander. Ja, auf alle Fälle. Ich interessiere mich natürlich nicht nur für innenpolitische Themen, sondern auch natürlich um gerade Syrien, Ukraine, genau, was du schon angesprochen hast. Hängen ja auch zusammen, sind ja im Prinzip Verbündete, hängen an einem Strick. Was ich da auch so, das ist manchmal kaum noch erträglich, was da über die Mädchen gebracht wird, auch Fernsehen und so. Teilweise ist es so, dass ich mir das nicht mehr ansehen kann. Du beziehst dich da auch gerne auf unser Grundgesetz. Natürlich. Ich finde ja, dass das Grundgesetz gerade ganz schlimm gebeugt wird oder auch gebrochen wird von ganz oben her. Und ich bin eigentlich nur dafür, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Und das würde schon reichen. Ja. Und da kann man zumindest eins sagen, fürs Grundgesetz wählen gehen wir auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Das würde ich unbedingt muss gewählt werden. Und jeder sollte ruhig seine Meinung dann kundtun. Ja, richtig. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, einen Pasch-Titel zu spielen. Ich muss hier raus. Es ist Freitagnachmittag, eine harte Woche ist vorbei. noch schnell duschen und dann nach Haus. Es ist schon kurz nach drei. Raus aus dem Berg, ich hetze los. Schönes Wochenende, Knut. Steh wie eine Ölsardine in der Bahn. Mein Nachbar riecht mich gerade gut. Eine halbe Stunde später schon bin ich bei mir zu Haus. Pack die Zahnbürste ein und Geld. Bin Radfahrt schon wieder raus. Der Fünferbus war alles knapp. Ich fahr bis Endstation. Lauf nicht mehr weit, bin on the road. Die großen Promis hör ich schon. Bye bye, ich muss hier raus. Tramp to Rock'n'Roll. Irgendwo steht eine heiße Band. Hier raus, manchmal auch in die Natur. Doch zu wandern ist das Wetter heute so schlecht. Deshalb Rock'n'Roll pur. Oh Das Wetter heute ist ein Schlag.